und schonen. Auch nicht ins Büro gehen. Aufwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung. Aufwärtsbewegung. Abwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung. Ein Virus soll es sein. Da kann man überhaupt nicht viel machen. Ein Virus. Schmerzen und Husten in Ordnung. Meine Ziele in diesem Jahr? Nicht großartig. Thank you.

Bernd Ratzenberger! J.J. Leno! Pedro Lamy! Karl Wendlinger! Robert Kubica war aufgestiegen! Kubica war aufgestiegen! Robert Kubica kam glimpflich davon. Warum? Warum? Warum bewegt? Warum bewegt man sich? Warum bewegt man sich immer nur? Immer. Warum bewegt man sich immer nur um? Warum bewegt man sich immer nur um ein Ziel? Warum bewegt man sich immer nur um ein Ziel zu erreichen? Warum? Immer. Warum bewegt man sich immer nur, um ein Ziel zu erreichen? Eine bedächtige Bewegung machen. Eine gelassene Bewegung machen. Eine hastige Bewegung machen. Eine bedächtige, eine heftige Bewegung, Bewegung machen. Machen. Eine blitzschnelle Bewegung machen. Mit der Hand eine einladende Bewegung machen. Mit der Hand eine galante Bewegung machen. Mit der Hand eine unschlüssige Bewegung